Er sendet die Engel mit dem Geist von seinem Befehl herab, auf wen von seinen Dienern er will, warnt und verkündet, dass es keinen Gott gibt außer mir, darum fürchtet mich allein.